Cavone traf den Vater des entführten Jungen regelmäßig zum Informationsaustausch. Nach einigen Wochen bemerkte er etwas Sonderbares. Dieselben 3, 4 Männer tauchten immer wieder da auf, wo er sich mit Longo traf. Cavone kam zum Schluss, dass der Bund den Spieß umgedreht hatte und den Vater des Opfers beschattete. Er wusste, wenn man ihn mit Longo sah, könnte das Francescos Tod bedeuten. Um das zu verhindern, änderte er die Regeln. Statt Longo auf der Straße zu treffen, versteckte er sich im Mietshaus irgendeines Stammkunden, den Longo mit Brot belieferte. Wenn Longo mit dem Brot kam, wartete Cavone auf dem Gang, wo man ihn von der Straße aus nicht sehen konnte. Die zwei unterhielten sich kurz, dann ging Longo wieder hinaus. Cavone stieg, um nur kein Risiko einzugehen, die Treppe hinauf und verschwand durchs Oberlicht über die Dächer. Dann stieg er durchs Oberlicht eines anderen Gebäudes wieder hinab. Die Spione der Black Hand bekamen nie mit, wie er ein paar Häuser weiter wieder auf die Straße trat, und die Treffen mit Longo blieben geheim. Langsam zeichneten sich die Strukturen einer Entführerbande ab, doch deren Mitglieder waren eindeutig misstrauisch. Longo erhielt noch 3 weitere Briefe, ohne Adresse für die Lösegeldübergabe allerdings. Vielleicht hatte die Gang den Braten gerochen. Vielleicht gab es irgendwo eine undichte Stelle. Die Zeit verging. Endlich schmiedete Cavone einen Plan, um den Bund zur Tat zu zwingen. Er wies Longo an, Siragossa von der Entführung zu erzählen und ihn um Rat zu bitten. Im Grunde wollte Cavone den Bund mit seinen eigenen Waffen schlagen, den Freund mit Beziehungen. Falls Longo das Vertrauen Siragossas gewann, würde dieser die Polizei vielleicht zu dem Jungen führen. Longo war einverstanden. Am nächsten Tag spazierte er in Siragossas Laden und erzählte ihm alles über seinen vermissten Sohn, außer, dass er die Polizei eingeschaltet hatte. Siragossa hörte aufmerksam zu und tröstete Longo. Dann riet er dem Bäcker, einen Freund aufzusuchen, der vielleicht helfen könnte, Macaluso. Jetzt hatte Cavone die Entführer da, wo er sie haben wollte. Er bat Longo, die Verhandlungen aufzunehmen. Longo ging also zu Macaluso, der den Betroffenen spielte und versprach zu vermitteln. Die Verhandlung dauerte mehrere Tage. Longo nannte Macaluso einen Preis, den er bezahlen konnte, und der übermittelte das Angebot den Kidnappern, seinen Kumpanen. Dann kam er mit einer höheren Forderung zurück. Die Spannung stieg. Noch immer hatte Cavone keinen Schimmer, wo man den Jungen festhielt. Die beiden Seiten kamen nicht zusammen. Schließlich kam Macaluso mit einem letzten Angebot zu Longo. Für $700 sollte er seinen Sohn zurückbekommen. Longo ging zur Bank, holte das Geld und traf sich beim Brotaustragen heimlich mit Cavone. Er übergab dem Polizist die Scheine und ging wieder hinaus. Cavone eilte hinauf zum Oberlicht und huschte aus der Haustür eines anderen Gebäudes wieder auf die Straße. Am nächsten Tag wiederholten sie das Ganze umgekehrt. Cavone kam mit den in der Zwischenzeit vom NYPD markierten Scheinen durchs Oberlicht zurück und übergab sie Longo, der sie in einem Brotbeutel verbarg. Macaluso nahm das Lösegeld an sich und versprach, der Junge würde in den nächsten Tagen wieder vor Longos Laden stehen. Cavone hatte die Waffen des Bundes gegen ihn selbst gewandt. Der Vermittler schützte den Bund normalerweise vor der Polizei, indem er als Puffer zwischen der Bande und ihrem Opfer fungierte. Indem Woods und seine Männer jedoch unbegrenzte Mittel zur Überwachung der Verdächtigen eingesetzt hatten, waren sie in der Lage gewesen, die Pipeline des Bundes anzuzapfen und markierte Scheine einzuspeisen. Nun schickte das NYPD Überwachungsteams aus, um die Wohnungen sämtlicher Verdächtiger zu observieren. Die Liste belief sich inzwischen auf 20 Männer. Sie hatten bereits belegt, dass die Entführer das Lösegeld erhalten hatten. Nun mussten sie nur noch den Jungen finden und die Falle konnte zuschnappen.